Abschnitt 12 aus Der Rote Stern von Alexander Alexandrowitsch Bogdanow. Übersetzt von Herminia Isabella Maria Zermühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Leonids Manuskript, zweiter Teil, bei Manny. Die erste Zeit lebte ich bei Manny in der Fabrikstadt, deren Mittelpunkt und Basis das große chemische, sich tief unter der Erde erstreckende Laboratorium bildete. Der sich über der Erde befindende Teil der Stadt, der zwischen Parken und Anlagen erbaut, etwa 10 Quadratkilometer einnahm, beherbergte etwa 100 Arbeiterhäuser, die von den Laboratoriumsarbeitern bewohnt wurden, sowie das große Versammlungshaus, das Konsumwarenhaus und die Verbindungsstation, die diese Stadt mit der ganzen umgrenzenden Welt verband. Hier war Manny der Leiter der Arbeit. Er lebte in einem der Gemeinschaftsgebäude nahe dem Abstieg zum Laboratorium. Das Erste, was mich bei der Natur des Mars verblüffte und woran ich mich nicht recht gewöhnen konnte, war die rote Farbe der Pflanzen. Dieser Farbstoff, seiner Substanz nach dem Chlorophyll der irdischen Pflanzen äußerst ähnlich, spielte auch hier in der Natur eine völlig analoge Rolle. Er schuf das Gewebe der Pflanzen aus dem Sauerstoff der Luft und der Kraft des Sonnenlichtes. Der vorsorgliche Netti schlug mir vor, Schutzbrillen zu tragen, um das Auge vor der ungewohnten Reizung zu bewahren. Ich weigerte mich, dies zu tun. Diese Farbe trägt auch unsere sozialistische Fahne, sagte ich. Ich muss daher mit ihrer sozialistischen Natur vertraut werden. Wenn dem so ist, so müssen Sie wissen, warf Manny ein, dass auch bei der Erdflora der Sozialismus besteht, freilich auf eine verborgene Art. Die Blätter der Erdpflanzen besitzen eine rote Färbung, maskieren diese bloß durch eine starke grüne Farbe. Es genügt, Brillen anzulegen, die das grüne Licht verschlingen und das rote Licht abstoßen, damit auch ihre Wälder und Felder gleich den unseren rot erscheinen. Ich darf nicht Zeit und Platz vergeuden, indem ich die eigenartigen Formen der Pflanzen und Tiere auf dem Mars beschreibe, noch die reine und durchsichtige Atmosphäre, die zwar äußerst dünn, aber dennoch voller Sauerstoff ist, noch den tiefen, dunklen, grünlichen Himmel mit der mageren Sonne und den winzigen Monden, mit dem doppelt so hellen Abend- und Morgenstern, der Venus und der Erde. All dies, damals seltsam und fremdartig, deucht mich heute durch die Erinnerung verklärt schön und teuer. Aber es stand mit der Aufgabe meiner Sendung nur in losem Zusammenhang. Die Menschen, die Verhältnisse, in denen sie lebten, dies war für mich wichtig. Und sie waren selbst in dieser märchenhaften Umgebung das Allerfantastischste, das Allerrätselhafteste. Manny wohnte in einem nicht sonderlich großen, zweistöckigen Haus, das sich der Architektur nach nicht von den übrigen Gebäuden unterschied. Der originellste Zug dieser Architektur bestand in dem durchsichtigen, aus riesenhaften himmelblauen Platten gebildeten Dach. Unter diesem Dach befanden sich die Schlaf- und Wohnzimmer. Die Marsbewohner verbrachten ihre Mußestunden in dieser blauen Beleuchtung, schätzten deren beruhigenden Einfluss und fanden die Farbe, die jenes Licht auf den Gesichtern hervorruft, keineswegs unangenehm, wie es bei uns der Fall gewesen wäre. Die Arbeitszimmer, das Hauslaboratorium sowie der Verbindungsraum lagen im unteren Stockwerk. Große Fenster ließen gewaltige Wogen des beunruhigenden roten Lichtes, das von den Blättern der Parkbäume ausging, in die Räume fluten. Dieses Licht, das in der ersten Zeit bei mir eine unruhige und verwirrte Stimmung hervorrief, erregte bei den Marsbewohnern eine gewohnte, der Arbeit günstige Erregung. In Mannys Arbeitszimmer befanden sich viele Bücher und die verschiedensten Schreibgeräte, angefangen vom einfachen Bleistift bis zum Druckphonographen. Dieser Apparat besaß einen äußerst komplizierten Mechanismus. Jedes deutlich ausgesprochene Wort wurde sofort vermittels eines Hebels auf der Schreibmaschine wiedergegeben und von dieser je nach Bedarf auf die Setzmaschine gebracht. Auf Mannys Schreibtisch stand das Porträt eines mittelgroßen Marsbewohners. Die Gesichtszüge erinnerten lebhaft an Manny, doch eignete ihnen ein Ausdruck strenger Energie und kalter Entschlossenheit, ja fast der Grausamkeit, die Manny fehlte, dessen Gesicht nur einen ruhigen, festen Willen ausdrückte. Manny erzählte mir die Geschichte dieses Mannes. Er war ein Ahne Mannys, ein großer Ingenieur. Er lebte vor der sozialen Revolution zur Zeit der großen Kanalbauten. Dieses grandiose Werk wurde nach seinen Plänen und unter seiner Leitung ausgeführt. Sein erster Gehilfe, der ihm den Ruhm und die Macht neidete, zettelte gegen ihn Intrigen an. Einer der Hauptkanäle, an dem einige hunderttausend Menschen arbeiteten, musste in einer sumpfigen, ungesunden Gegend begonnen werden. Viele tausend Arbeiter starben und erkrankten. Allgemeine Unzufriedenheit gärte. Zur gleichen Zeit, als der Oberingenieur mit der Zentralregierung des Mars Besprechungen pflog, um für die Familien der bei dem Bau verstorbenen Arbeiter und für jene, die durch Krankheit an weiterer Arbeit gehindert wurden, Pensionen durchzusetzen, agitierte der erste Gehilfe im Geheimen wider ihn. Hetzte zum Streik für die Forderung, die Arbeit an einen anderen Ort zu verlegen, was bei dem jetzigen Stand der Arbeit unmöglich war, weil dadurch der ganze Plan des großen Werkes und des Ingenieurs zerstört worden wäre. Als der Ingenieur dies erfuhr, berief er den ersten Gehilfen zu sich, verlangte von ihm eine Aufklärung und tötete ihn auf der Stelle. Vor Gericht verschmähte der Ingenieur jegliche Verteidigung, beschränkte sich auf die Erklärung, dass er seine Handlung für völlig gerecht und notwendig halte. Er wurde zu vielen Jahren Gefängnis verurteilt. Doch stellte sich gar bald heraus, dass keiner seiner Nachfolger die Kraft besaß, die gigantische Organisation der Arbeit durchzuführen. Missverständnisse entstanden, Raub und Betrug, gewaltige Verwirrung. Der ganze Apparat des Werkes war nahe daran, zugrunde zu gehen. Die Ausgaben wuchsen in die Hunderte von Millionen. Unter den Arbeitern gärte heftige Unzufriedenheit, die bereits fast zu Aufständen führte. Die Zentralregierung wandte sich in aller Eile an den früheren Ingenieur, bot ihm Begnadigung und Wiedereinsetzung ins Amt an. Er wies die Begnadigung zurück, willigte jedoch ein, vom Gefängnis aus die Arbeit zu leiten. Durch die Berichte seiner Revisoren wurden die Vorgänge an der Arbeitsstelle rasch aufgeklärt. 100 Ingenieure und Unternehmer wurden fortgejagt und vor Gericht gestellt. Der Arbeitslohn wurde erhöht, ein neues System für die Lieferung der Nahrung, Kleidung und Werkzeuge eingeführt. Der Arbeitsplan revidiert und verbessert. Bald war die Ordnung wieder völlig hergestellt. Der gewaltige Apparat arbeitet rasch und genau wie ein gehorsames Werkzeug in der Hand des Meisters. Aber dieser Meister leitete nicht bloß das ganze Werk, sondern arbeitete auch die Pläne für dessen Fortsetzung in den folgenden Jahren aus. Bereitete gleichzeitig auch noch einen Stellvertreter vor. Einen jungen, energischen, begabten, dem Arbeiterstand entstammenden Ingenieur. Da der Tag nahte, an dem er aus dem Gefängnis entlassen werden sollte, war alles so gut vorbereitet, dass der große Meister die Möglichkeit hatte, das Werk, ohne es zu gefährden, einer anderen Hand zu übergeben. Im Augenblick, als sich der erste Minister der Zentralregierung dem Gefängnis näherte, um den Gefangenen freizulassen, tötete dieser sich selbst. Während Manny mir dies erzählte, veränderte sich sein Gesicht auf seltsame Art. Es erschien darauf der gleiche unbeugsame, strenge Ausdruck, der seinem Ahnen eignete. Und in diesem Augenblick glich er ihm. Ich fühlte, wie sehr er diesem Ahnen, der 100 Jahre vor seiner, Mannys Geburt, gestorben war, nahe stand. Und wie gut er ihn begriff. Das Verbindungsbüro nahm den mittleren Raum des unteren Stockwerkes ein. Hier befanden sich die Telefone und die optischen Apparate, die auf jede beliebige Entfernung hin das Bild all dessen wiedergaben, was sich vor ihrer Linse befand. Einer dieser optischen Apparate verband Mannys Wohnung mit der Verbindungsstation und über diese mit allen Städten des Planeten. Ein anderer stellte die Verbindung mit dem unterirdischen Laboratorium her, das von Manny geleitet wurde. Dieser letztere arbeitete unaufhörlich. Etliche dünne, gitterartige Platten zeigten verkleinert das Bild eines hell erleuchteten Saals, wo sich mächtige Metallmaschinen und gläserne Apparate befanden, an denen Tausende von Leuten arbeiteten. Ich wandte mich an Manny mit der Bitte, mich in das Laboratorium zu führen. »Dies geht nicht«, erwiderte er, »dort wird mit der noch nicht stabilen Materie gearbeitet. Und wie gering auch immer, dank unserer Vorsichtsmaßregeln, die Gefahr einer Explosion oder einer Vergiftung durch unsichtbare Strahlen ist, so besteht trotzdem noch eine gewisse Gefahr. Sie dürfen sich dieser nicht aussetzen, denn Sie sind hier einzigartig. Und Sie zu ersetzen wäre unmöglich.« In seinem Privatlaboratorium verwahrte Manny bloß jene Apparate und Materialien, die zu seinen früheren Experimenten und Untersuchungen in Beziehung standen. Im Korridor des untersten Stockwerks war an der Decke ein Luftschiff befestigt, mit dem man in jedem Augenblick dorthin fliegen konnte, wohin es einem beliebte. »Wo lebt Netty?« fragte ich Manny. »In einer großen Stadt auf 2 Luftschiffstunden entfernt. Dort befindet sich eine große Maschinenfabrik mit etlichen 10.000 Arbeitern, so dass Netty für seine Untersuchungen weit mehr Material besitzt als hier. Wir haben einen anderen Arzt.« »Ist mir auch nicht gestattet, die Maschinenfabrik zu besuchen?« erkundigte ich mich. »Nein, dort droht ja keine besondere Gefahr. Wenn es Ihnen recht ist, werden wir uns morgen zusammen hinbegeben.« Wir beschlossen, dies zu tun. Ende von Abschnitt 12.